Again, good morning, people. Wieder guten Morgen, Leute. I'm back again to keep my promise. Ich bin wieder zurück, um mein Versprechen einzuhalten. You know, I was only 14 years old. Weißt du, ich war nur 14 Jahre alt. When the Lord began to speak to me about this. Als der Herr anfing, zu mir darüber zu sprechen. And it's two scriptures that he spoke to me about. Und es sind zwei Schriftstellen, worüber er sprach. Colossians chapter 3, verse 23. Kolosser 3, Vers 23. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Listen to me. Hör mir zu. If you get value from what you do, then you will do it before man. Wenn du Wert bekommst von dem, was du tust, wirst du es für die Menschen tun. Because you give men your work, they give you your value. Weil du gibst Menschen deine Arbeit und die Menschen geben dir deinen Wert. What a vicious cycle to live in. Was für einen Teufelskreis. But if you simply say, everything I do, I just do it for Jesus himself. Wenn du ganz einfach sagst, alles, was ich tue, das tue ich einfach für Jesus persönlich. Because I already got my value from him. Weil ich meinen Wert von ihm schon bekommen habe. And the other thing that the Lord really spoke to me. Das andere, worüber der Herr zu mir gesprochen hat, is the scripture that says. Ist die Schriftstelle, die sagt. Whatever you've done for one of the least of mine, you've done to me. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. You know, I remember I did so many things when I was a kid. Ich erinnere mich, ich habe so viele Dinge getan, als ich ein Kind war. Serving the elderly people in our church. Ich habe den älteren Menschen in unserer Kirche gedient. I remember there was one elderly lady and she was diabetic. Ich erinnere mich, da war eine ältere Dame, sie war Diabetikerin. And you know, she didn't have any relatives that could take care of her. Und sie hatte keine Verwandten, die sich um sie kümmern konnten. So we needed, there was somebody needed to Wendy did the shopping for her and to help to clean the house. So brauchte es jemanden, der für sie einkaufen ging, ihr half das Haus zu reinigen. I was 14 and I said, I want to do that. Ich war 14 und sagte, das will ich tun. So I went to school in the morning. Morgens ging ich in die Schule. After school I went to her house. Nach der Schule ging ich zu ihr nach Hause. She liked to cook and she was a very good cook. Und sie liebte es zu kochen. Sie war eine sehr gute Köchin. I set lunch. I sat there and I had lunch with her and talked to her. Ich saß mit ihr, aß mit ihr zu Mittag und sprach mit ihr. Because she was diabetic, I measured her sugar in the blood. Weil sie Diabetikerin war, habe ich ihr Zucker im Blut gemessen. Then I helped her clean up and I went to do her shopping. Ich half ihr beim Aufräumen und ging einkaufen. And I did it for many, many years. Und ich tat dies für viele, viele Jahre. You know, and I always remember, I said, Lord, this is unto you. Ich erinnerte mich immer daran, Herr, das ist für dich. See, like Jesus, if you have your value from God, you can serve anybody. Schau, wie Jesus. Wenn du deinen Wert von Gott hast, kannst du jedem dienen. But if you don't have your value from God, aber wenn du deinen Wert nicht von Gott hast, you will only serve those who give you something back. Wirst du nur denen dienen, die dir etwas zurückgeben. Unfortunately, that's how the church is a lot today. So funktioniert unglücklicherweise die Kirche heute. Of course, the world is like this too. Natürlich ist die Welt genauso. And unfortunately, this is how much we respond to God. Unglücklicherweise reagieren wir so oft auf Gott. Forever treating God like he's Santa Claus. Wir behandeln Gott, als wäre er der Weihnachtsmann. But if you would already have a value from him and what he has given to us. Hättest du schon den Wert von ihm und davon, was er uns gegeben hat? The most unconditional love that exists. Die größte bedingungslose Liebe, die es überhaupt gibt. We could truly become servants. Könnten wir wahrhafte Diener werden. You know, in Poland we did this intense youth camp. Weißt du, in Polen hatten wir dieses intensive Jugendcamp. And every afternoon for about 4 hours. Und jeden Nachmittag für ungefähr 4 Stunden. The young people had to go and serve the community. Mussten die jungen Menschen der Gemeinschaft dienen. They would go to the supermarket and back the groceries and then carry them to the car. Sie gingen zum Supermarkt, zum Lebensmittelgeschäft und trugen alles zum Auto. We would go and renovate the houses of old people. Wir reinigten die Häuser der älteren Menschen. We cleaned the trash of the road. Wir reinigten und säuberten die Straße. All sorts of hard work. Lauter solche harten Arbeiten. And every one of these young people had to wear a T-shirt. Und jeder dieser jungen Leute trug ein T-Shirt. On the T-shirt it was written. Und auf dem T-Shirt stand: When I serve you, I serve God. Wenn ich dir diene, dann diene ich Gott. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. The higher you feel that you're valued by God, the higher you will value everybody else around you. Je mehr du dich von Gott wertgeschätzt fühlst, desto mehr kannst du alle um dich herum wertschätzen. But the less you feel valued by God, the more you will try to do things to get value. Aber je weniger du dich von Gott wertgeschätzt fühlst, umso mehr wirst du versuchen, Dinge zu tun, um Wert zu bekommen. The problem is you will end up very bitter and angry because no matter how much you do, you will never feel valued. Das Problem ist, du wirst sehr bitter und wütend enden, weil wie viel du auch immer tust, du wirst nie Wertschätzung fühlen. I have a little heart inventory for you. Ich habe eine kleine Herzinventur für dich. When you work and do things for other people, wenn du arbeitest und Dinge für Menschen tust, how do you respond if they don't say thank you? Wie reagierst du, wenn sie dir nicht Danke sagen? That doesn't mean that we should take things for granted. Das bedeutet nicht, dass wir Dinge für selbstverständlich nehmen sollten. But here is the issue. Aber hier ist der Punkt. If you have to get something back, at least a thank you and appreciation for what you've done. Wenn du etwas zurückhaben musst, wenigstens ein Danke, eine Anerkennung für das, was du getan hast. You're trying to get your value from what you do. Dann versuchst du deinen Wert davon zu bekommen, was du tust. That's not a smart. Das ist keine kluge Art zu leben. Tomorrow we talk more. Morgen sprechen wir mehr darüber.